Russian radio station. We are Sunshine Live, a German radio station, and we are splitting up our signal tonight with a Russian radio station. And we are broadcasting live from Mayday in Germany. We are on the main floor. It's called the Arena, and you will hear house and trance music mainly on this floor. We got Tom and Jerry, which is Tom Novi and Jerry O'Pair. Right now, we are playing Bad Boy Bill. Then you hear trance music by Marcus Schulz. I mean, from Buren. The members of Mayday are on the air then. Westbam, Lützenkirchen, Felix Kröcher, Judge Jules. That's what's gonna be coming up later on. Okay, also, das war mal kurz die Begrüßung an unsere russischen Freunde. Ich hoffe, die haben es verstanden. Und an dieser Stelle, ihr habt ja die ganzen Namen mitbekommen, noch mal kurz vielleicht erwähnt, dass die alle hier auf der Arena hauptsächlich auflegen werden. Okay, wer, wie, was, wann, wo interviewt wird, erfahrt ihr alles nachher noch im Laufe dieser Live-Übertragung. Ich bin Falk und wünsche euch einen schönen guten Abend. Sunshine Live. Live aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. Fun with me. Let your mind be free, relax your body. Sunshine Life. Life. Welcome to the Club, die Sendung live on Tour. Welcome to the Club. Am 7. Mai rocken wir das Prisma in Dortmund. Für die richtigen Beats sorgen an diesem Abend DJ Manian, DJ Gollum, Mario Lopez und natürlich DJ Clubbing Man. Wer da noch die Füße stillhält, ist selber schuld. Welcome to the Club, die Sendung live on Tour. Sunshine Live überträgt den Event von 0 bis 5 Uhr live on air. Mehr Infos unter prisma-nachterlebniswelt.de und sunshine-live.de. Welcome to the Club. Sunshine Live. Welcome to the Club. Live on Tour. Am 7. Mai ab 22 Uhr im Prisma. Die Nachterlebniswelt. Deutsche Straße 6 in Dortmund. Sunshine Live. Wir sind unter euch. Hänsel und Gretel, Tristan und Isolde, Schwarz und Weiß, Rock und Roll. Jetzt hat die Welt ein neues und McFlurry und Magnum. Die Verschmelzung knackiger Magnum-Schokolade mit dem cremigen McFlurry-Milcheis. Das neue McFlurry Magnum, jetzt in drei Varianten. Classic, Mandel und Brownie, nur bei McDonald's. Kurze Frage, dürfen Ihre Kinder schon im Internet surfen? Woher soll ich denn wissen, was sicher ist? Ganz einfach, www.fragfin.de. Fragfin heißt sicheres Surfen im Internet für Kinder. Fragfin ist eine Suchmaschine mit vielen tollen Internetseiten, extra für Kinder. Bei Fragfin ist alles geprüft und sicher. Mit Fragfin können Kinder auch mal alleine surfen, sicher chatten und das Internet entdecken. Fragfin macht Spaß. Informationen für Eltern unter www.fragfin.de. Evacuate the dance floor. I'm infected by the sound. Sunshine Life. Electronic Music Radio. Sunshine Life. Life at Mayday. The world is yours.

Sunshine Life, live. amazing. Holt euch Sunshine Live auf euer Handy. And listen to Sunshine Live wherever you are. You are. Die neue Sunshine Live App 2.0 fürs iPhone. Dance News, Playlists, Events. Und mit der Background Listening Funktion hört ihr Sunshine Live beim Mailen, Spielen, Chatten oder Facebooken. Jetzt gratis im App Store erhältlich. Electronic Music Radio. For the mobile generation. Auch für Blackberry, Android und Nokia Phones. Absolutely amazing. Checkt jetzt die Infos auf sunshinelive.de. Music. Sunshine Life. Life at Mayday. Body rocking DJs, high score free plays. Série. Seri. I'm You need more, you get more. Günstige Konditionen. Über 29 Millionen Akzeptanzstellen weltweit. Einzigartiges Sunshine Life Design. Zahlt und zeigt Style. Euren Style. eure Sunshine Life Mastercard. Your electronic music radio. Your style. Your Sunshine Life Mastercard. Denmark. Portugal. Slovenia. Serbien. Norge. Österreich. Polska. España. Schweiz. Europe. Get it now auf sunshinelife.de. Relax. Take your time. Sunshine Life. Electronic Music Radio. Sunshine Life. Sunshine Life. Life. Sunshine Life live von der Mayday 2010 in der Westfalenhalle in Dortmund. Ihr hört momentan das Set von Bad Boy Bill. Er wird noch knapp 20 Minuten vor euch am Start sein. Dann wird es das Set von Markus Schulz geben. Der wird bis 0.45 Uhr auflegen. Armin van Buuren wird dann am Start sein. Die Members auf Mayday werden natürlich live performen. Also einiges geboten hier. Und ich wollte euch mal kurz sagen oder einen kleinen Überblick geben, was hier heute Abend überhaupt alles passiert ist. Es gibt ja nicht nur die Arena, aus der wir gerade live übertragen, sondern es gibt außerdem noch das Empire. Da gibt es hauptsächlich Techno zu hören. Sven Wittekind ist am Start, Sven Fried, Karl Cox, die Advent werden live performen, Chris Liebing ist am Start und Argus P. In der Factory, da geht's richtig zur Sache. Der Floor ist ja neu mit dabei mit Hardstyle, Jumpstyle, Hardcore, also alles, was das harte Herz begehrt. Outlast, Showtech, Endymion, The Art of Fighters, Stormtrooper, also wirklich einige Leute. Und etwas gediegener geht's dann zu im Mixery Casino. Da ist Dominik Olberg am Start, Kollektiv Turmstraße, Oliver Koletzki, Tom Novi, Phil Fultner, Nick Curly, also wirklich einiges geboten hier auf der Mayday. Knapp 25.000 Leute werden heute Abend hier erwartet. Um Mitternacht gibt es hier auch schon so den ersten Pressebericht und danach werde ich mir dann von der Veranstaltungsfirma Emotion, werde ich mir natürlich den einen oder anderen Verantwortlichen mal krallen und werde die mal so ausquetschen, wie viele Leute denn heute Abend tatsächlich hier erschienen sind. Okay, vielleicht wird es auch schon das erste Interview für heute Abend geben. Wir werden mit Gareth Emery sprechen, der hat ja vorhin schon aufgelegt. Also, ihr seid dabei auf Sunshine Live. Sunshine Live. Live. Aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010.

Thank you. We'll be right back.